Hallo, wenn Sie bei 1&1 einen DSL-Vertrag abschließen, dann können Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihren Anschluss schnell schalten und immer für Sie da sind. Wir glauben an unsere Produkte und möchten auch Sie durch Leistung überzeugen. Deshalb keine Mindestlaufzeit mehr beim 1&1 DSL-Vertrag. Vertrag kommt schließlich von Vertragen. Dabei sein können. Würdest du mal bitte was sagen? Okay, das war's dann wohl mit dieser Show, weil ich höre nichts. Da! So. Jetzt höre ich den ziemlich. Ziemlich? So. Ich stelle das hier nur so. Jetzt höre ich deinen Ventilator auch ordentlich. Ah, jetzt hörst du den richtig, ja? Ja. Wieso? Vorher nicht. Wieso hörst du den jetzt besser als vorher? Ja, das weiß ich nicht. Warte, ich mach den lauter. Fühlst du die Brise? Ich höre die Brise. Wenn ich näher ans Mikrofon rankomme, vielleicht kommt ein bisschen was raus. Ach nee, muss ich an die Kopfhörer gehen. Egal. Ich hoffe, jetzt habe ich so ein bisschen was rausgefiltert. Ja, alles Gute ist aber vorher auch okay. Ein bisschen Brummen ist immer gut. Ja. Ich habe auch Brummen drin immer. Das ist mein Rechner übrigens. Was brummt? Herrlich. Jetzt hast du aber echt ein Leitungsproblem gerade gehabt. Ich. Was ja unsere Hörer nicht hören können, leider. Richtig. Finde ich aber auch okay. Findest du okay, ja? Ja, finde ich okay, dass sie meine Leitungsprobleme nicht mitbekommen. Jetzt ist wieder Stille. Manchmal flüchtig einfach so. Hast du recht. Ja, ich möchte ja nicht, dass die Leute... Ach, kann man das hören? Weißt du, was das ist? Kennst du noch die alten Apple In-Ear-Kopfhörer? Da wurde ein kleines viereckiges Kästchen mitgeliefert. Mit so zwei Penümpeln drin, da konnte man schön die Kopfhörer dran machen, ja, drumherum wickeln und so. Ja, und ja. Wenn man die schon so lange hat wie ich, dann quietscht dieses Kästchen. Dann hören die sich so an. Das ist nur das Kästchen, Gott sei Dank. vielleicht sollte ich mir diese neuen Apple in ihr Kopfhörer kaufen, weil die können ja lauter leiser machen. Und Stopp und so. Und sind noch ein wenig günstiger. Ja. 70. Ja, was irgendwie bedeutend weniger als 170 ist. Richtig. Ja. Leg noch 20 drauf und hol dir die Klipsch. Die Klipsch, habe ich verstanden. Die Klipsch. K-L-I-P-S-T-H. Klipsch. Was ist das? Die S04i. Moment, muss ich direkt nachgucken. Klipsch. S4i habe ich hier. Ja, genau. S4i. Toller Klang. Laut, leise, alles da. Aber hässlich. Oh, die hast du in den Ohren, Mann. Ja, aber ich will nicht, dass sie so 3 Meter rausstehen. Wenn du sie tiefer reinsteckst, funktioniert das nicht. Ja, dann bleibt aber auch der Gummipümpel. Das ist nicht schlimm, das ist mir schon mal passiert. Die kosten ja nur 75. Auf Amazon jetzt. Ja. Okay. In Amazonien. In Amazonien, ja. Ja. Klipsch. Geiler Name, aber Klipsch. Ja, Klipsch. Ja. S4i. Noch nie gesehen. Musiker-Equipment. Geile Dinge. Ja. Musiker brauchen selten eine Fernbedienung. Hahaha. Egal. Klipsch. Wir sollten anfangen, sowas zu sammeln. Was denn? Wie nennt sich das Ding? Ich glaube, das heißt links. Links. Ja. Also wir sollten Links sammeln für irgendwelche... ja, mach mal. Dingsbums. Oder ist, eigentlich geht ja sowieso keiner auf die... wenn es so? Seite, oder? Geht irgendjemand auf die Seite? Doch, einer. Hey, hui. Einer war letztes Mal drauf. Der war drauf. Aber sowas von. Also anders kann ich mir den Kommentar, den wir gerade bekommen haben, nicht erklären. Ah ja, der war schön. Ne? Ja. Weil, okay. Ja, der eine Horst, den er da genannt hat, der uns angeblich getwittert hat, der kann uns nicht getwittert haben, weil der keine deutschen Podcasts hört. Der Horst. Ja. Ja. Ich weiß aber, dass jemand anderes, auch ein bekannterer Horst, eben doch getwittert hat. Ja. Und ja gut, die kann man verwechseln. Horst, ja, selbe. Liegt nahe beieinander. Ja, eben. Ja. Ja, so. Ja, und der hat über uns getwittert. Ja. Das ist ihm, glaube ich, so rausgerutscht. Ich glaube, der hat uns selber nie gehört. Das würde erklären, warum er über uns getwittert hat. Und uns, Achtung, als Pflichtprogramm zitiert hat. Ach ja. Ja. Ja, also wir sind Pflichtprogramm für den einen oder anderen. Richtig. Warum auch immer. Hast du weißt, dass meine Kreditkarte irgendwann gedeckelt ist. Also du kannst da nicht mit Kohle ohne Ende rumhauen. Kohle ohne Ende? Ja, anders als Bestechung kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, also ich habe hier da überhaupt meine Finger nicht im Spiel. Okay. Aha. Ich auch nicht. Also ich habe mit dem Horst geredet. Ja. Und also doch. Ja, ich habe mit ihm geredet, aber ich habe nicht gesagt, also wir haben auch über den Podcast gesprochen. Ja. Weil wir auch gerade in einem Philosophierausch waren. Ja, oh je. Wir sind ja Philosophen. Wir sind ja. Aber sowas von, ey. Und wir wollten einfach so mal den Flow fließen lassen und den das Open Mind und so sein und haben. Ich über Techniken, nee, überhaupt nicht. Was auch nicht viel gebracht hat, ja, ich geh mal weiter hier. Ja, das wäre mal. Hey, machst du mich alle alleine kaputt, alte Idiote. nee, hätte nicht viel gebracht in dem Moment, aber trotzdem. ich habe noch Bier zu Hause. Ja, toll. Und ich habe eine Zitronenlimonade, die muss man erwähnen, die ist von Hubauer. Aha. Hubauer Zitronenlimonade ist fast so geil wie echte originale Spezi. Kennst du Spezi? Also jetzt wirklich das Getränk Spezi mit der Aufschrift ja. Spezi. Ja. Es gibt nichts Geileres. Also ich kenne viele Leute im Rheinland und so, die trinken machst du halbe Cola, halbe Fanta, hast du Spezi. Das ist keine Spezi. Kalter Kaffee. Das ist kalter Kaffee. Genau. Spezi ist mit Mandarinensaft gemacht. Und einfach nur herrlich bei dem Wetter. Herrlich. Aber die Hubauer Limonade ist auch nur zu empfehlen. Warte, ich bin nochmal weg kurz. Weil ich assoziiere ja mit Limonade immer Zitronenlimonade. Wollte ich jetzt mal so eingeworfen haben. Also nicht Fanta, so gelb? Nein, weiß. Weiß? Du hast weiße Zitronen, du meinst durchsichtig. Ja, das ist weiß. Mensch. Okay. Ich hätte gerne Brille mit weißen Gläsern. Hätte ich gerne. Ja, genau. Horst hat gesagt, das ist weiß. Ja. Hey, man hört sogar, wie ich mich kratze. Warte mal. Krass. mein Mikro ist irgendwie anders. Hm. Weird. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Was? Hubauer Zitronenlimo habe ich zu Hause. Ja. Und eignet sich ganz, ganz, ganz hervorragend, einen Radler zu machen. Also wirklich ganz hervorragend, weil im Gegensatz zu zum Beispiel, wenn man einen Radler machen will mit Sprite oder sowas. Ja. Da geht der Schaum kaputt. Weil diese Limonade mit Limonen teilweise gemacht ist. Und die Limonen machen den Schaum vom Bier kaputt. Deswegen ist im Spüli auch immer Limonenfrische drin. Genau. ja, so ungefähr. weiß nicht. Zufälligerweise habe ich jetzt hier gerade eine Sprite in der Hand. Ja. Und tatsächlich steht da Erfrischungsgetränk mit Zitronen- und Limettengeschmack drin. Ja. Drauf. Ja, ja. Interessant. Und die Limonade von Hubauer zum Beispiel, die ist nur Zitronen, nicht? Rein Zitronen. Ja, ja, irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht der Schaum nicht kaputt. Deswegen ist sie auch ganz toll für den Gastronomiebedarf geeignet. Also wenn du das selber mischt oder so. Für den Gastrohorst jetzt ja, zum Beschreiben. Ja, für den Gastrohorst zum Beispiel, genau. Und den gibt es aber hier in jeder Ecke und überall. Also Hubauer ist so ein Getränkeding aus München oder so. Also die sind irgendwo bei Gräfeling oder so. Nein, die ist super. Die ist super, ja. Super. Und die machen auch ein hervorragendes Radler übrigens. Okay. Fertig abgefüllt in Flaschen, mag ich auch sehr gerne. Und ist komischerweise extrem günstig. Also ich würde wesentlich mehr dafür ausgeben. Jetzt kriegen die Leute doch nie auf Ideen. Ja, mein Gott, sollen sie teurer machen. Verdient hätten sie es. ja gut, verdienen bekommen sind immer zwei Sachen, stimmt. Genau. Sehr lecker und sehr toll. Und Spezi ist annähernd genauso. Also ich bin ja nicht so gerne in Bayern, weil ich ja Angst vor Bayern immer noch habe. Immer noch? Immer noch, ja. Warum denn? Ja, ich weiß nicht. Also ich... Das habe ich bis heute nicht richtig verstanden, muss ich sagen. Ich weil die Bayern sind auch nur... Bayern, ja. Das Ding ist einfach, dass die... die sind irgendwie anders. Also ich bin Rheinländer. Ich bin ein Rheinländer, Junge. Ja. Also mir wurde mal gesagt, die Depression des Bayern, das habe ich glaube ich schon mal gesagt hier in diesem Podcasten, die Depression des Rheinländers ist die Manie des Bayern. Das hast du so glaube ich noch nicht formuliert, also so schön. Ja. Aber okay. Alles stimmt, da magst du recht haben. Und wenn ich halt eher manisch bin statt depressiv, dann bin ich so weit fern von manischen Bayern, die meistens halt auch nicht eher manisch, sondern eher depressiv sind. Du möchtest also sagen, du bist das kleine rote Gummibälle. Ja, so ungefähr. Und manche gucken mich dann ganz verständnislos an. Und mei. Ja, ich fühle mich dann immer so ein bisschen... ja, aber du bist ein Horst. Ja, aber ich kann es ja nicht abschalten, dass noch mehr da ist. Also eigentlich sollte mir das scheißegal sein, aber irgendwie, wenn ich in ein Gespräch gehe, dann steht mir der Sinn schon meistens nach einem Dialog. Und das scheitert... Das ist schon mal der erste Fehler, den du das scheitert meistens... entweder daran, dass kein Dialog zustande kommen will, weil der Bayer an sich nicht mit mir Rheinländer reden will, oder wenn er das doch machen möchte, aus mir unerfindlichen Gründen, weil die meisten wollen es halt nicht, dann redet er etwas, was ich nicht verstehen kann. Und ich stehe dann sinnlos nickend vor ihm. Ja, aber das ist doch deine Chance. Weil du kannst dich noch Gleiches mit gleicher Münze sozusagen heimzahlen. Wenn der doch anfängt. Ich schätze rein. Ja, genau. Pass auf. Ja, genau. das haben wir hier nicht so, yeah. Ja, ja, genau. Das versteht der immer noch, glaube ich. Die haben jahrelang, sind die dem Fernsehprogramm ausgesetzt gewesen, nee, mussten Kölner Karnevalssitzungen angucken auf ZDF oder ARD, ja, oder so. Das würde erklären, warum sie auch die Rheinland-Pfälzer verstehen. Ne, Mainz bleibt Mainz, wie zingt und lacht. Ja, aber es gibt ja auch die Bayerische Pfalz. Nein, gibt's nicht. Bayerische Pfalz? Warte mal, nee, das sind die Baden-Württemberger, oder? Die so pfälzisch reden. Keiner. Die Bayerische Pfalz. Hanoi, ich hab gedacht, wenn sie doch Schwäble haben, dann haben sie vielleicht auch ein paar Pelzer. Wenn das jetzt meine Sieglinde gehört hätte, wärst du. Die wäre dir, glaube ich, durchs Mikrofon gekommen, ja. Da bin ich aber froh, dass die ohne so Riffel haben, da wäre die nur aus Spaghetti rausgekommen. Das sind Spätzle. Ja, oder so. Nee, ich habe gedacht, wenn die Schwaben haben, dann haben die vielleicht auch ein paar Pfälzer. Gab es nicht hier so die Oberpfalz oder sowas? Ist das nicht Bayern? Ich hab keine Ahnung. Ich hatte diese Assoziation von von zwischen Rheinland-Pfalz und Bayern liegt halt die Bayerische Pfalz. Na, ich meine, das ist Baden-Württemberg. So großartig, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich, also ich bin jetzt wirklich nicht so, nee. Also ich weiß, dass hier irgendwie Bayern wird irgendwie in Oberbayern und Schwaben und Niederbayern. Doch klar, Oberpfalz. Das ist bei Tschechien. Das ist direkt neben Mittelfranken unter Oberfranken. Da ist die Oberpfalz. Reden die nicht da vielleicht auch ein bisschen pfälzisch? Keine Ahnung. Geh mal hin. Wir fahren mal da zusammen hin und dann fange ich mal an. Finde ich gut. Und dann gucken sie mich wahrscheinlich an wie Autos, noch nicht so schnell. Und werden dann die nächste Hexenverbrennung anzetteln. Oh. Ja, mei. Aber wir sind ja keine Hexen. Ja, aber wir reden in fremden Zungen, also sind wir besessen. In fremden Zungen reden. Ah, finde ich gut. Ja. Ja. Was ist das für ein Getränk? Spreit, habe ich gesagt. Ah ja, immer noch Spreit. Mhm. Ich versuche heute mal im Selbstversuchtest. Ich habe bei Aldi ein Wasserchen aufgetrieben. Ja, das war das Italienische. Genau. Ja, habe ich's drauf, oder? Das finde ich unglaublich gut. Okay. Du hörst Outtakes. Mal, ich höre dir zu. Du hörst Outtakes? Was? Du hörst tatsächlich Outtakes? Ich höre alles. Nee, das ist recht gut getestet worden, ursprünglich mal. von irgendwas Ökotest oder sowas? Achso, ich habe gedacht, vom Gast Michelin. Ach nee, nicht von dem, von Ökotest oder so. Das war irgendwie auf jeden Fall mal nicht giftig. Deswegen teste ich jetzt im Selbstversuch, wie viele Tage man mit dem Wasser klarkommt. Ich finde es echt lecker, wirklich. Also Wasser kann ich trinken literweise, wenn es so heiß ist wie heute, dann kann ich Wasser trinken, wenn ich arbeite zum Beispiel. Aber sonst brauche ich irgendwas mit Geschmack. Nee, also ich bin ein großer Freund von Wasser. Ja, ich auch in der Regel, aber eben wie gesagt nur, wenn ich Durst löschen möchte. Ja, aber Durst löschen möchte man ja mehrmals täglich. Ja, ja, und da trinke ich dann halt Wasser. Dann trinke ich dann hier so Rio oder Volvic oder Evian und wie sie alle heißen. Aber ich bin ein Freund des Mineralwassers. Ja? Also des stillen Mineralwassers? Nein, weil im stillen Mineralwasser ist auch immer noch, also das, was du so kaufen kannst. ist immer noch irgendwie so ein bisschen drin. Das finde ich ganz schlimm, genauso wie diese Medium-Plörre. Das kann man nicht trinken. Weil entweder Kohlensäure, dann will ich da auch Kohlensäure drin haben, dann möchte ich die merken und möchte die schmecken. Oder aber nichts. Also, dann kannst du euch kein stilles Wasser da, Bad Vilbela, still, hau mich blau, ekelhaft. Also dieses Wasser, dieses, wo halt die Fische drin poppen, dieses ganz normale, stille Ekelwasser, das finde ich furchtbar. Genau das. Das ist, also da könnte ich genauso gut aus dem Goldfischglas trinken, das mag ja, ich nicht. Ja, mache ich auch. Aber wenn das so stark kohlensäuriniert ist quasi, kohlengesäuert, ja, dass es mir zur Nase quasi hinausjagt, mag ich auch nicht. Deswegen trinke ich Medium. Ich trinke immer Medium. Oder jetzt in meinem guten Aldi-Wasser, Frizzante. Frizzante. Frizzante. Ja. Aqua minerale naturale Frizzante. Capisce? Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Ist alles nicht interessant heute? War letztes Mal auch nicht, fanden sie voll lustig. Ja. Gut, dann machen wir so weiter. Genau. Ich bin ein bisschen, merkt man, verschleimt. Eher verschweint, würde ich sagen. Ja, das auch. Weil es hört sich ein wenig nach Schwein an. Ne? Ja. Also so wie Grunz und so. Ja. Ich esse auch gern Schwein, also von daher. Ja, ich nicht, aber mach das nichts. Das letzte hätte ich vielleicht nicht roh essen. Egal. Was? Das würde so einiges erklären. Lecker mit Brötchen, ne? Oh, das esse ich doch gerne. Siehst du? Haha. Ups. Da kann er nicht gegen die Natur. Was? Warum hupst du? Ich habe nicht gehupst, ich habe gerülpst. Oh, ach so. Ach, jetzt weiß ich, welches Hups du meinst. Ach, hier, guck mal hier. Habe ich ein Täschchen gefunden. Was hast du? Ein Täschchen gefunden. Ein Täschchen? Ja, da ist nichts drin. Das ist ein Kopfhörertäschchen. Super. Ja, toll. Voll schwul. Ja. Soll ich das Fass? Egal, nee. Was? Ja, erzähl ruhig. Nein. Das Fass will ich nicht aufmachen. Doch, mach jedes Fass auf. Komm. Nein. Lass Russ hier. Ach, er ist schwul, jetzt Russen. Du findest das diskriminierend? Ein bisschen. Also ich, okay, dann hätte ich vielleicht das Wort tuckig benutzen sollen für dieses Handtäschchen. Dieses kleine Kopfhörer-Handtäschchen. Ja. Oder wäre besser gewesen. Im Sinne der Damen. Sozusagen. Ich wollte damit nur sagen, dass es so klein und fein und kultig ist. Es ist so ein bisschen wundervoll. Das Täschchen. Das fand ich jetzt nicht so feindlich eigentlich. Das ja, steht hier aber auch nicht. Reden wir lieber über die Russen? Ja. Den Schwulen kauft man dir nicht ab. Nein. Nee. Verdammt. Ja. Du bist ein kleines, ungehöriges Stuckipatzi. Ja, nee, steht dir nicht. Nee, steht mir also, nicht, aber steht auch allen anderen nicht. Nein, es gibt Männer, denen steht das. Den kaufe ich das direkt ab. Das ist authentisch, das ist richtig einfach, möchte ich sagen. Die sind dann auch meistens homosexuell orientiert. Ja, ja, klar. Ja, gut. Nein, ich meine jetzt nicht dieses Tuckige, das finde ich schrecklich. Ja. Ich meine, das homosexuell sein und so mit seinen Facetten und so ein bisschen paradiesvogelig sogar. Kenne ich ein paar Männer, denen das wirklich authentisch steht, wo ich sagen, du bist perfekt genauso wie du bist. Also find ich kenne auch Tuckige. Ja, kenne ich auch ein paar. Wo ich bei manchen sagen muss, dass es mich unheimlich nervt, weil es wirklich gekünstelt wirkt. Aber ich kenne tatsächlich auch zwei, drei, die total knuffig sind in ihrer tuckigen Art. Also das bei denen nicht nervig oder total stressend ist, sondern die wirklich so, wie sie auf ihre Art und Weise tuckig sind, doch noch wirklich unterhaltsam und liebenswert sind. Aber dann ist es noch in geringem bzw. in erträglichem Maß dann. Logischerweise. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Obwohl ich auch schon mit dem einen oder anderen von denen im Kölner Nachtleben unterwegs war und dann niesen musste, weil die Federboa durch die Gegend flog von dieser Person. Was mich jetzt im geringsten nicht gestört hat, hätte, wenn ich nicht so viel niesen hätte müssen. Aber Hausstauballergie und Federboa lässt sich schlecht trennen. So ein bisschen, ja. Ja, aber trotzdem kann man, je extrovertierter die Leute sind, desto besser kann man mit denen Party machen. Das glaube ich. Oh, ich habe ein herrliches Pärchen gesehen in München. Mit einer rosa Jeanshose war der eine bekleidet, beide etwas betagter und erinnerten mich von der Figur an den ehemaligen Minister Blüm. So, und Snobby? Ja. So klein, rund, mit Plaid. Rosa Jeanshose und Polohemd, kleinen Mops dabei oder sowas in der Art. Ja, es war ein Mops, es war ein schwarzer Mops. Arm in Arm eingehäkelt über die Straße, war herrlich. Hätte man fotografieren sollen, hätte man überall hinhängen können. Ich hätte eher auf Köln getippt, aber war München. Vielleicht war es eine Städtereise. Nee, die sahen wirklich nach heimisch aus. Ah, okay. Na, was riecht das denn? Ich glaube, mein Nachbar raucht eine Zigarre. Mir riecht hier. Oder mein Rechner schmort gerade durch. Genau. Ja, das wäre dann die Sendung für heute. Begrüßen Sie uns auch nächste Woche, wenn es heißt, der Rechner geht immer noch nicht. Ich muss allerdings auch sagen, dass mein Rechner extrem warm wird gerade. Also bei diesem Wetter, das ist schon... Aber ja, meine geht eigentlich. Ich möchte ihn neu aufsetzen, komplett neu. Ja, das hast du doch gesagt, machst du schon. Ja, ich bin noch immer am... Ich mach das gerade, Bro. Ich bin immer noch am Zwischenspeichern, Sichern und sowas, weil ich gedacht habe, das tust du dir nicht an, hinterher von einem Backup das alles einzeln runterzusuchen, dann räumst du jetzt eher lieber auf. Mhm. Also das, was ich hier schon vor, keine Ahnung, wie viele Wochen mal gesagt habe, räum doch mal auf. Ja gut, Sieglinde ist nicht vorbeigekommen, hat nicht sich den Rechner geschnappt und da geputzt. Nicht? Nee, also muss ich jetzt selber ran. Okay. Was jetzt natürlich wieder total frauenfeindlich ist, das Bild, was sie hier aufbauen. Naja, egal. Ja, habe ich zu meinem Chef ja auch gesagt. Chef sagte, hier muss es aussehen wie daheim. Sag ich, gut, soll ich dann also jetzt jeden Tag meine Frau mitbringen? Er lachte, knuffte mir in den Oberarm. Ich fand das lustig. Er ist schwul, muss man dazu sagen. Ja. Das war ein netter Versuch. Ja. Hast du was vorbereitet für heute? Tonnenweise habe ich Sachen vorbereitet. Kein Stück. Ich versuche gerade, mir eine DB-Monatskarte im Abo zuzulegen. Ja. Weil dann kann ich 12 Monate fahren und nur 10 Monate zahlen. Super. Sagt die, so. Und eine Bahncard 25 gibt es auch noch gratis. Super. Ja. Also ich wollte mir eine Bahncard 50 holen. Ja, warum? Um zu sparen. Aber also das rechnet sich doch gar nicht. Bei mir hätte es sich gerechnet. Ja. Weil ich zahle irgendwie 200 Euro für die Bahncard 50. Mhm. Und hätte aber 1200 Euro ungefähr gespart. Also es hätte sich gelohnt. Ja. Leider, also ich rief dann bei der Bahn an und sagte, hey. Wollen Sie über... Ja, nein. Augustin Nord fahren? Nein! Ich rieche dann bei der Bahn an. Soll ich weiter erzählen oder nicht? Doch, bitte. Ich habe Ihnen den Sprachcomputer vorgestellt gerade. Ich möchte gerne eine Bahncard 50. Sie? Nein, ich möchte ja immer zu einem wirklichen Mitarbeiter durchgestellt werden. Ja. Tipp. Ne? Immer richtiger Mitarbeiter. So, habe ich gesagt, guten Tag, ich hätte gerne eine Bahncard 50. Wird denn meine Strecke unterstützt? Was? Das muss Streckenunterstützung kriegen? Ja, klar. Oh. Du kannst nicht alles kriegt eben Bahncard 50. Okay. Du kriegst nicht auf alles Rabatt. Oh. Also ich auf meine Monatskarte, also ich habe eine Monatskarte und habe gesagt, hey, ich hätte gerne. Und dann sagt die, ja, da müssten Sie aber mal bitte bei dem zuständigen Betrieb anrufen. Ich so, ja, aber ich fahre auch mit Zügen von DB. Ja, aber das wird trotzdem von dem jeweiligen Verkehrsbetrieb wird das dann koordiniert. Ich so, aha. Und die müssen mir sagen, dass das geht. Und dann geht es. Eigentlich ja. Und ich schon so, eigentlich. Eigentlich ist es egal. Okay, danke. Sie wünschte mir dann noch einen schönen Tag. Hätte sie sich sparen können, aber egal. Also rief ich dann bei dem zuständigen Verkehrsbetrieb an und sagte, hallo, ich habe eben gerade mit der Bahn telefoniert. Die haben mir gesagt, ich muss mich an Sie wenden. Und zwar möchte ich wissen, ob für meine Monatskarte von da nach da, ob ich da Reduktion durch die Bahncard bekommen würde. Stille. Würden Sie das nochmal sagen? Ich so, bitte? Ja, Strecke, da. Monatskarte kostet so und so viel. Ich will jetzt Bahncard 50, damit weniger. Moment. Warteschleife. 3 Minuten Warteschleife. 5 Minuten Warteschleife. Die Musik war wenigstens gut, das war schon mal cool. Nach 7 Minuten Warteschleife. Hallo? Ja? So, wie war das jetzt nochmal? Also Strecke, da, Monatskarte, Bahnkarte, ja, nein, vielleicht, kreuze an, bitte hier. Da müsste ich sie mal weiter verbinden. Okay, dann mach das doch. Warum hast du das nicht vorher gemacht? Du Idiot! Ja, voll egal, also sie verband mich weiter. Warteschleife. Genau. Irgendwie habe ich dann einen kompetenten Mitarbeiter. Geil, in dem Zusammenhang Verkehrsbetriebe, geil. Ja. Hättest du gleich sagen können, du hast einen kompetenten Mitarbeiter bei der Telekom-Hotline gekriegt. Oh, da kann ich auch noch eine Geschichte jetzt dazu erzählen. Ah, Telekom, habe ich auch noch eine Geschichte. Mach erst mal die hier. Jetzt mach ich erstmal die Deutsche Bahn fertig. Mach sie fertig! Genau, also, ja, was ist denn Ihr Problem? Ja, ich bin der Horst und ich hätte gerne eine Auskunft bezüglich einer Monatskarte Ihrer Vereinigung, ob da eine Preisreduktion von der Bahncard 50 aus funktioniert. Hast du tatsächlich das Wort Preisreduktion benutzt? Nö. Ah gut, das hätte schon zu Komplikationen führen können. Warum? Fremdwörter und so. Ah, ja, gut. Nicht benutzen bei öffentlichen und Einrichtungen deiner Wahl. Ja, ist okay. Ja. Auf jeden Fall habe ich gesagt, also ich habe im Wortlaut war es, glaube ich, ungefähr so, kriege ich die dann billiger oder nicht? So. Stille. Ja, Bahncard 50. Ja. Tja, was? Ich glaube nicht. Verdammt nochmal, gibt's denn da keinen, der das weiß? Ich glaube nicht, ist jetzt nicht unbedingt eine befriedigende Antwort, habe ich gesagt. Sag ja, ich würde mal kurz nachgucken. Sag ich, ja super, guck mal nach bitte. Ja, Warteschleife. Genau. 5 Minuten später kam er wieder. Also, es gibt eine Möglichkeit, dass die Bahncard angerechnet wird. Das ist die Bahncard 100. What? Und ich so, ja, der Sinn ist gerade, dass ich die Hälfte der Monatskarte spare, aber keine 3000 Euro zahlen muss. Weil dann lohnt es sich schon nicht mehr, weil dann muss ich ja mehr bezahlen. Ach so. Ja, nee, Bahncard 50 geht nicht. Sag ich, okay. Aber das. Was bezahlst du im Jahr zusammen für deine Bahnfahrten? Ja, 2,4 ungefähr. Ah, ich bin bei 2,2. Ja, auf jeden Fall, ja, war das ein recht, ja. Ich wollte einen Antragsbrief schicken, aber. Ja, das ist schon, also so, als Pendler hat man es schon nicht leicht. Ja, vor allem diese, weißt du, wenn dann so Bedingungsknüpfung, ich meine, Bahncard 50 ist schon toll, aber wenn das dann halt so mit Bedingungsknüpfung ist und ich dann halt in so einem Verkehrsvertriebeverband ist, fahren muss, ja, also ich fahre mit einer S-Bahn und dann sagen sie halt, ja, kann ich gerade ausrasten. Ja, also ich fahr mit Badeland Bayern hier so in der Art. Und fahre da teilweise mit einer Bahn, die heißt Nein. Die heißt Alex. Alex? Mit dem Alex? Der Alex. Hier der Alex. Wieso heute mit dem Alex? Ja, wir fahren mit dem Alex. Der Alex ist komischerweise immer schnell, so fahrmäßig und so. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum auf der gleichen Route die Regionalexpress oder die Regionalbahn, dass die dann immer Probleme hat mit, wir haben wieder eine Signalstörung, wir haben dies, wir haben das und. Das ist doch ganz einfach. Der Alex fährt vorbei, ist so schnell, macht die Signale kaputt. Tada! Nicht? Aber der Alex ist auch immer sauber und aufgeräumt und hübsch und so. Weißt du, innen drin auch so, so. Es sieht ordentlich aus. Es sieht nicht aus wie in der Bahn so, alles ist dreckig und wir putzen alle 15 Wochen vielleicht mal hier durch. Und vor allen Dingen die Fenster. Beim Alex kannst du aus dem Fenster rausgucken. Ja, das kann ich bei der Bahn auch. Ich sehe halt nichts, außer grauem Schlieren. Ja. Ja, das irgendwie widerspricht das meiner Vorstellung von hinausgucken. Wenn ich auf Grau. Das ist relativ. Naja. Du musst dir nur meine Sonnenbrillen angucken. Ja? Ich habe keine Sonnenbrille. Hast du recht. Also ich habe schon eine Sonnenbrille, aber die ist nicht mehr Sehstärken optimiert. Deswegen trage ich die nicht mehr. Sollte ich vielleicht mal neue Gläser reinbatzeln lassen. Vielleicht. Aber nicht jetzt. Jetzt erzählst du nämlich, was du für einen kompetenten Telekom-Hotliner hältst. Mhm. Du hast ja doch so einiges vorbereitet. Mensch, ich kann ja hier mich zurücklehnen und berieseln lassen. Sozusagen. Ja, Telekom. Ich habe eine Telekom angerufen. San Benedetto Wasser, Aqua Minerale Naturale. Frizzante. Frizzante, corretto. Genau. Also ich habe bei der Telekom angerufen, weil ich wollte nur das iPhone haben. Und weil ich ja erst vor noch nie allzu langer Zeit ein iPhone bekommen habe, habe ich gedacht, na gut, meist doch so, dass ich Vertrag aufstocke, wenn der Vertrag dann länger läuft, wäre das dann sozusagen eine Vertragsverlängerung, dann musst du nur lange genug nölen, dann gibt dir die Telekom auch ein neues iPhone. So der Gedankengang. Also habe ich angerufen, habe ich gesagt, hier. Ganz kurz, ist das jetzt vergleichbar mit diesem Upgrade-Anytime-Zeug? Ja, nur ohne, dass ich noch mehr bezahlen müsste. Ah, okay. Also dann sich einfach sagen, hey, ich hätte gerne einen anderen Vertrag, der ist teurer. Deswegen sagen sie, ja gut, dann müssen wir aber die 2 Jahre ab jetzt machen. Sage ich, okay, ist überhaupt kein Problem, können wir machen. Aber dann will ich ein neues iPhone haben. So hätte ich das argumentiert. Okay, ja. Die Argumentationskette ist nicht schlüssig. Die ist noch nicht mehr rechtens. Aber sie ist cool. Sie ist clever, um genau, und wenn du lange genug bei der Telekom an der rumnölst, dann machen die das auch. Mhm. Habe ich so gedacht, wie gesagt. Mhm. So, jetzt habe ich gesagt, hier habe ich angerufen, habe ich gesagt, hallo, lieber Telekom-Mitarbeiter, ich hätte mal eine Frage. Jo. So und so sieht's aus, das und das habe ich, das und das hätte ich gerne. Wie sieht das aus? Wie lange würde dann der Vertrag laufen? sagt er, okay, super, erstmal, also ist teurer, kannst du direkt auch switchen, weil du kannst ja in günstigere Tarife kannst du erst nach einer bestimmten Zeit kannst du da erst rein immer. Nee, kannst du switchen, alles super. Und der Vertrag läuft auch noch gleich lange. Scheiße. Habe ich mir auch gedacht. Habe ich gesagt, okay, super. Ja gut. Sagt er, soll ich dir das umstellen? Sag ich, nee, warte mal. Dann bringt das ja nichts. Ne? Hat ja keinen Vorteil von. Sagt er, okay. Sag ich, ja, wäre halt, also ich habe, werden wir mal konkret, ich habe so ein Complete S mit Festnetz, Flat und Haumichblau und war halt mit dem Gedanken am Spielen auf so ein Complete 120 zu wechseln. Dass ich halt 120 Freiminuten habe. Da sagt er, naja, aber du kannst ja auch tageweise zwischen deinem Complete Festnetz und deinem Complete T-Mobile-Netz switchen. Bitte was? Ja. Habe ich auch gefragt. Hä? Habe ich nochmal nachgefragt? Also er hat mir das dann nochmal erklärt. Ich habe dann extra nochmal nachgefragt. Also es ist wohl so, du kannst bei der Telekom anrufen, wenn du diesen Complete-S-Tarif hast, wo du dich entscheiden musst zwischen einer Festnetz-Flatrate oder einer T-Mobile-Flatrate. Ja. Ja. So, dann kannst du bei der Telekom online anrufen und kannst ihnen sagen, hey Leute, hört mal zu, ich hätte gerne ab morgen oder ich hätte gerne ab jetzt statt der Festnetz-Flatrate eine T-Mobile-Flatrate, weil ich weiß, dass ich in den nächsten zwei Wochen eigentlich ständig unterwegs bin und nur mit T-Mobile-Kunden telefonieren muss. Mhm. Innerhalb von 24 Stunden stellen die dir das dann um. Und wenn du dann wieder sagst, okay, ich muss nur noch ins Festnetz telefonieren, rufst du wieder an und sagst, hey, ich hätte gerne wieder eine Festnetz-Flatrate. Und das kannst du rein theoretisch, kannst du das tageweise machen. Ist zwar doof, weil die 24 Stunden zum Umstellen brauchen, aber es funktioniert. Ja, cool. So, und jetzt pass auf, das hat derjenige zu mir gesagt, ohne dass ich ihn gefragt habe und ohne dass ich da irgendwie in die Richtung wollte, sondern er sagte einfach nur, hey, wenn du da Probleme hast, du kannst es so und so umstellen. Der wollte mir tatsächlich weiterhelfen. So, und jetzt kommst du. Ich bin sprachlos. Das ist krass, oder? Das ist mal... Pass mal auf. Jetzt machen wir vielleicht mal was ganz Exquisites. Wir rufen jetzt live bei der Telekom. Genau das machen wir jetzt. kann ich das hier über Skype? Ach nee, hätte ich aufladen müssen. Warte mal. Hier, Telekom, T-Mobile heißen die, gell? Telekom. Wir haben ja umgestellt. Deswegen hast du oben dieses Telekom-Badge statt T-Mobile. Also gucke ich jetzt bei telekom.de, oder was? Ja. Telekom, ja gut. Für Privatkunden, das bin ich. Für Mobilfunk, das wollen wir. So. Der Tarife und Optionen. Ja. iPhone-Tarife. Ja. So, was haben wir da? Der Complete XS, Complete S. Genau, Complete S. S kostet 44,95. Richtig so. Complete 120. 49,95. Kostet 49, 120 Friends. Super, super. Bin ich ja nicht. Was ist der Complete M? Oh, der ist aber teuer. Oh, der ist aber teuer. 59,95. Ja, der ist aber teuer. So, ich habe einen iPhone-Vertrag der allerersten Generation. Mhm. Das bedeutet, Sie müssten mich eigentlich mit Kusshand in den aktuellen überwechseln lassen. Theoretisch. Weil ich damit auf das Recht meiner Multisim verzichte. Genau. So. Dann versuchen wir das doch mal. Wie schnell wir hier so. Warte mal, ich muss mal das Mikrofon, glaube ich, umstellen. Dafür mache ich jetzt auch mal hier das Ventilatürchen aus. Das ist also hier. So. Was nehmen wir da? So. Telefon? Die Ruhe. Ja. Sprechen wir mal ein. Wenn ich mich dann lehne? Nee. Aber ich höre dich. Herzlich willkommen beim Kundenservice der Telekom. Hallo. Sie können sich bei mir wie bei einem Kundenberater informieren. Hallo. Sie steuern mich, indem Sie mit mir sprechen. Hallo. Wenn Sie wollen, unterbrechen Sie mich einfach. Bitte nennen Sie mich. Ihr Anliegen. Lampe. Ich will einen Tarif. Du Gerät. Entschuldigung, ich konnte Sie leider nicht verstehen. Am besten nennen Sie mir ein Stichwort oder einen kurzen Satz. Bitte wiederholen Sie Ihr Anliegen. Ich will in den Complete S wechseln. Mädchen. Es tut mir leid, ich konnte Ihr Anliegen immer nicht noch nicht kompatibel. Bitte sagen Sie entweder einen Satz, zum Beispiel, ich möchte Informationen über die Tarife. Oder ein Stichwort, zum Beispiel, Information, Übersicht, Guided Tour oder Guided Tour, wow. Also ich möchte bitte in den Complete S wechseln. Tarife wechseln. Bäumchen wechsel dich. Tut mir leid, ich habe Sie erneut nicht verstanden. Sag mal Tarife. Ansonsten verbinde ich Sie mit einem Kundenberater. Kundenberater, ich kostenlos. Schön, Mädchen. Und noch vorweg. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, sich zu legitimieren. Ja, ich halten Sie dafür bitte außer Ihrer Mobilfunkrufnummer Ihr persönliches Kundenkennwort bereit. Pimmel. Wenn Sie noch eins eingerichtet haben, nennen Sie uns bitte Ihre Kartennummer oder die Kundenkontonummer, die Sie auf Ihrer Mobilfunkrechnung finden. Schätze mal ein. Das kriege ich nicht hin. Ja, ist das jetzt hier rechtefrei? Ich glaube, wenn man rüberspricht, ist sowieso scheißegal, oder? Keine Ahnung. Ah, wir labern einfach drüber. Who the fuck cares eigentlich? Oh, das ging aber schnell. Mein Name ist... Für was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist... Ich würde gerne meinen Complete-Tarif wechseln. Ja, Ihr Kennwort? Oh. Ja, dein Kennwort. Mein Kennwort. Ihr Kennwort. Ich kann mich wirklich beim besten Willen gerade nicht dran erinnern. Jawohl. Ah, gut, ja. So, wie kann ich da weiter? Welchen Tarif wollen Sie eingestellt haben? Also ich habe hier noch den Complete M der allerersten Generation. Jawohl. Und ich hätte gern den Complete S für Mobilfunk. Also T-Mobile, Complete S zu T-Mobile. Ja. Jawohl. 44,95. Ja. Flatrate T-Mobile und Internet Flat, netzinterne SMS Flat. Jawohl. Jawohl. Ab wann soll das umgestellt werden? Ab heute oder ab 1. August? Das können Sie wegen mir schon ab heute umstellen. Gut. Dann machen wir das. Das heißt, ich kann dann von T-Mobile zu T-Mobile kostenlos telefonieren? Genau, können Sie unbegrenzt telefonieren. Und was ist, wenn ich mal irgendwie dann doch ins deutsche Festnetz über einen längeren Zeitraum telefonieren möchte? Kann ich das irgendwie umstellen? Na, es ist so, in dem Tarif enthalten ist zusätzlich auch die Weekend-Flat, also Samstag, Sonntag wäre auch festnetzfrei. Aha. Und ansonsten unter der Woche oder generell in die Fremdnetze haben Sie Verbindungspreis 29 Cent pro Minute. Aber hätte ich potenziell die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, so, ich möchte jetzt nicht mehr netzintern, sondern ich möchte ins Festnetz? Ja, können Sie umstellen. Das könnte ich umstellen. Nur in die erste Generations-Compete-Tarife kommen Sie maximal 3 Monate aus Reklamationsgründen zurück. Wenn die abgelaufen sind, ist vorbei. Welche Nachteile hätte ich denn jetzt davon, wenn ich auf diesen ersten Generationsvertrag verzichte? Naja, im Prinzip Nachteil wäre als einziges zu nennen, für Leute, die ihre Multisim-Karten mit einem Stick betrieben haben, um damit zu surfen. Das geht nämlich in den neuen Tarifen nicht mehr. Da findet ein E-Mail-Fencing statt, also eine E-Mail-Erkennung vom System. Und sobald da eine Web-and-Work-Hardware genutzt wird, die rein zum Surfen gedacht ist, die wird dann sofort geblockt. Okay. Der Datentransfer. Also wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann würde ich es eher so lassen, wie es ist. Ich habe zwar so einen Stick, aber den verwende ich nicht mehr. Ich habe mir ein iPad zugelegt und damit kann man auch schön surfen. Gut. Aber das nutzen Sie auch nicht mit der Multisim-Karte. Das nutze ich nicht mit der Multisim-Karte, das nutze ich ehrlich gesagt mit einer O2-Karte. Okay, gut. Schau mal, ob du ein neues iPhone kriegst. Wie ist es, wenn man den Vertrag ändert? Nach welcher Zeit kann man da ein neues iPhone bekommen? Das ändert nichts an der Laufzeit des Vertrages. Also der 8.11.2011 ist bei Ihnen Stichtag. Der 8.11. Das ist ja lediglich ein Tarifwechsel. Ja. Ja. Gut. Aber man hätte 6 Monate vorher irgendwie die Zeit zu switchen, gell? Ja, das bleibt Ihnen überlassen. Also von der Sache her können Sie sich jeden Monat melden und einen anderen Tarif einstellen. Das ist. Nee, ich meine jetzt wegen dem Telefon. Also dass man ein neueres iPhone bekommt. Ach so, ja, frühestens 6 Monate vorher ist die Verlängerung möglich. Mhm. Na? Das wäre ja dann irgendwann nächstes Jahr im Mai, Juni. Genau, richtig. Gut. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Machen wir den Complete S zum mobilen. T-Mobile, Complete S, T-Mobile nennt sich das dann. Okay. Gut, stelle ich ihn ein, Stunde warten, ist der Tarif gültig jetzt. Super, vielen Dank. Ja, und denken Sie an Ihr Kennwort. Ja, ich versuch's. Notieren Sie sich mal irgendwo mit da auf Ihren Unterlagen. Okay, mach ich. Na, alles klar, schönes Wochenende Ihnen. Ebenso, danke, tschüss. Jo, tschüss. Das ist ja sehr lustig. Jetzt brauche ich noch einen Kunden oder das Kundenkennwort. Ja, rauspiepsen. Gut. Ja, auch den ganzen Kladderadatsch mit den. Idiot. Ah, ich verpiep das vorher einfach hier. Ja, kannst du machen. Mal piep doch. Ja, ja, kein neues iPhone. Kein neues iPhone, für dich. Aber der war fast schon kompetent auch wieder. Fast so. Ja, fast. Also er hat dir zumindest mal keine Fehlinformationen gegeben. Fand ich gut. Ja, fand ich auch gut. Oh mein Gott, ich öle hier weg. Junge, ich mach den Ventilator wieder an. Mama. So, dann muss ich aber hier auch direkt die Richtung. So, hörst du mich noch? Ja. Gut, damit ich nicht von hinten auf. Idiot. Der ist so alt wie das Meer, Jung. Ja. Der Ventilator. Nee, der Gag. Aber ist egal. Ja, haben wir neue Verträge hier? Hast du jetzt ja live einen neuen Vertrag gemacht? Live einen neuen Vertrag, genau. Es hat aber auch irgendwas, oder? Ja, und ich bin jetzt ganz glücklich, dass ich ab in einer Stunde mit meiner Freundin ganz täglich kostenlos telefonieren kann. Finde ich super. Kannst du dann auch mit mir? Ach nee. Muss das sein? Ja. Nee, ja. Das kostet echt zu viel Gebühren. Tut mir leid. Nee, finde ich gut. Jetzt, toll, oder? Jetzt kann ich auch hier den Horst mal anrufen und die Sieglinde und stundenlang quatschen, weil ich weiß, die haben alle iPhone mit Telekom-Vertrag. Finde ich super. Ne? Großartig. Großartigstens. Ja, deswegen hatte ich Festnetz gemacht, weil ich gesagt habe, ich kenne eigentlich kaum einen, der einen Telekom-Vertrag hat. Ja, du kennst ja sowieso kaum einen. Ja, das kommt erst wenn. Nein, ich kenne genug, aber die wollen alle mich nicht kennen. Deswegen geben sie dir die falsche Telefonnummer. Genau. Hast du mich schon mal angerufen? Nö. Aha, siehst du? Damit das so bleibt. Und damit das so bleibt. Finde ich sehr hübsch. Jetzt bin ich, ich habe eine neue Hülle. Von Speck. Eine Speckhülle? Eine Speckhülle, damit mein iPhone nicht so speckig ist. Und diese Hülle ist die Katastrophe. Wie hast du denn? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Die ist schwarz mit rot und samtig und kann ich von oben reinstecken. Ist so Leder. Ja. Leder habe ich auch. Und das iPhone, welches dort drinne steckt, also zum Beispiel den Home-Button, den drückst du gar nicht mehr. Du drückst auf einen stilisierten Home-Button auf dieser Hülle. Aha. Und das Ding ist, wenn du damit anfängst zu telefonieren, ja. dann leuchtet das Display weiter. Und ja, genau so bedienst du auch dann das Telefon unwillkürlich weiter, ja, weil es einfach nicht ausgeht. Ja, klar, weil du den, weil du den Annäherungssensor nicht kontaktierst, sozusagen. Genau. Wo sitzt der eigentlich? Oben bei dem Lautsprecher. Das Ohr. Oben bei dem Lautsprecher. Dürfen die das eigentlich? Da hätte sonst jemand anrufen können und sagen können, ich... Und wenn ihr darauf gekommen wäre, dann... Also ja, wie ich. Ich hätte das Social hacken können. Ja. Und hätte das machen können. Ja. Ja. Naja, die sehen ja schon deine Nummer im Display, aber wenn ich jetzt von mir zu Hause aus anrufen würde, müsste ich nur deine Nummer kennen. Ja. Und halt dein Kennwort. Ja, was du ja jetzt kennst. Was ich ja jetzt kenne. Ich muss mal kurz telefonieren, warte mal. Aber was würde dir das bringen? Naja, ich könnte dir einfach einen komplett L-Tarif machen. Nein. Nein. Doch, können tue ich das schon. Nein. Ich möchte meinen Kunden kein Wort ändern, bitte. Warte, ich rufe dann nochmal an live. Ach ja. Vor allem, was ich sehr geil fand, ist, dass er auch lachen musste. Er hat sich auch weggepisst. Was soll ich denn da machen, bloß? Ja. Na, ich erwarte eigentlich Contenance. Wir reden jetzt so viel darüber, dass man das jetzt bestimmt wieder auch alles noch verpiepsen muss. Und zwar beidseitig, sowohl bei dir als auch bei mir, damit man das nicht mehr nachvollziehen kann. Was denn? Ende das doch. Mein Gott. Ach ja. Sag mal doch nicht rum, ey. Nein. Nein. Das Leben am Abgrund ist das eines der schönsten, ne? Ich kenne meinen Kunden, kenn nur. Ja, wie gesagt, die Leute kennen ja deine Nummer nicht. Ist ja egal. Ja, aber irgendwie kennt bestimmt meine Nummer. Ja, und? Nee, das ist wie Blizzard. Hast du es mitgekriegt? Nee. Nix. Blizzard WoW, kennst du, oder? Ja, kenne ich. So. War irgendwie 18 Stunden down letztens. Genau. Die haben gesagt, hey, wir wollen sowas Cooles für unsere Foren haben, nennt sich Real ID. Das heißt, es gibt keine Vornamen mehr, sondern ihr müsst alle mit eurem Klarnamen ins Forum schreiben. Okay. Fanden die Leute nicht so toll? Damit wollten sie halt die Sicherheit und die Umgangsform im Forum verbessern. Ja. So. Da meinte dann der Community Manager, ja, sagte so, hey Leute, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Hier habt ihr meinen Klarnamen. Was soll denn schon groß passieren? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Absatz. Ja? ungefähr 5 Minuten später stand neben seinem vollen Namen seine genaue Anschrift, seine Heimatstadt, sein Facebook-Profil, sein Twitter-Account, den Namen seiner Frau, seiner Kinder, die Schule seiner Kinder, Bilder von seinem Haus aus Google Street View herausgezogen. Und ja, das war's. Und er hat dann auf einmal ein bisschen Panik bekommen. Krass. So nach dem Motto, ne? Von wegen, es passiert ja nichts. So. Woraufhin gestern Blizzard sagte, ja, nee, wir machen das doch nicht. Und er fängt jetzt an, umzuziehen, umzuschulen. Ja, der hat seine Nummer sperren lassen, er hat seinen Twitter-Account gelöscht, was er sonst noch eingeleitet hat, wollen wir eigentlich alle gar nicht wissen. Wir hoffen, also natürlich hoffen wir alle, dass dem dann natürlich nichts passiert. Also das ist, ja, das steht außer Frage. Nur dieses ihm einen gehörigen Schrecken zu verpassen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich finde ja auch das deutsche Gesetz an sich eigentlich ziemlich beschissen, was Internet angeht. Weil man möchte vielleicht auch mal nicht so öffentlich sagen, ich bin... Ja, das darfst du ja. Horst Horstowitsch und... Das darfst du doch. Das ist doch alles okay. Darfst du ja. Telemediengesetz. Steht drin, du darfst auch bei Anrufen, darfst du anonym oder synonym anrufen. Ja, ja, ja, klar. Ich darf aber zum Beispiel keine Webseite aufmachen, wenn ich anonym sein will. Weil dann brauche ich so ein scheiß Impressum, wo drin steht, wie ich heiße. Nein, brauchst du auch nicht zwangsläufig. Weiter. Warum brauche ich das nicht? Du brauchst ein Impressum brauchst du nicht immer. Und in welchen Gründen brauche ich das nicht? Wenn du zum Beispiel einen Blog schreibst, wo du nur private Einträge machst. Ja, aber und verhindere, dass irgendwelche Suchmaschinen darauf zugreifen können und so weiter. Das nee. Das ist auch ein Teil davon. Was denn? Das ist ein Teil davon, von dieser Bestimmung, wenn du sagst, ich mache einen persönlichen, familiären Blog, dann musst du gleichzeitig ausschließen, dass sowas wie Google bei dir seine Robots vorbeischicken darf und das ja, ich muss auch eigentlich an die Bundesregierung, weil die Bundesregierung möchte ja das Internet auf Festplatten ziehen, nee, ausdrucken. Ausdrucken. Müsste ich ja meinen ganzen Content, den ich da so gemacht habe, nicht nur hier, sondern auch auf meinen anderen Seiten, müsste ich ja an die Bundesregierung schicken. Einen Scheiß mache ich. Ja, die können sich's auch runterladen. Ja, nein. Die Vorgabe ist, dass du das denen da hinschickst. Ja, schicke ich dir eine E-Mail mit dem Link. Nee. Okay, ich schicke dir ein Papier mit dem Link. Papier mit dem Link, genau. Und sie abtippen. Nein, es ist genau dieselbe. Das ist genau derselbe Scheiß mit. Ja, genau. Das ist genau derselbe Scheiß mit meiner Sieglinde Junior. Ja, dieses tolle Land, in der, also Bundesland, in dem wir hier wohnen, sagt: Wenn du kriegst immer einen Brief, denk dran, die neue Vorsorgeuntersuchung von deiner Sieglinde ist fällig. Ja, bringen Sie bitte dieses Papier mit zu dem Kinderarzt. Der soll es ausfüllen und uns zurückschicken. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Da soll er rein Diagnosen und so ein Scheiß. Moment mal. Du musst dein Kind einem Arzt vorführen, der ja, das muss ja so oder so. Was ja nicht falsch ist. Dein Kind untersuchen zu lassen, genau. Ist toll. Aber die Diagnose bekommt irgendeine Scheißbehörde in diesem Land? Genau. Sind die bekloppt? Genau. Deswegen weigere ich mich. Haben die den Schuss schon gehört? Nee, anscheinend nicht. Also deswegen weigere ich mich da auch. Also ich habe das Ding, wird nicht bei mir, also das läuft irgendwie seit einem Vierteljahr oder einem halben Jahr oder seit einem Jahr, keine Ahnung, wie lange die, also die letzten zwei Untersuchungen hätten da hingeschickt werden müssen, habe ich nicht gemacht. Normalerweise ist es dann so, also hat auch die Kinderärztin dann das letzte Mal gesagt, hat es gesagt, Horst, pass auf, ja, da kannst du schon mal Kaffeekuchen machen, weil da kommt das Jugendamt vorbei. Ich habe gesagt, ja, so komm. Also normalerweise sagen sie dann, hey, sicher haben sie vergessen, komm mal das. Ja, Absatz mit freundlichen Grüßen, ihr Amt. Und dann, wenn du dann da immer noch nicht drauf reagierst, dann schicken sie halt jemanden vorbei. Mhm. Und da warte ich ja drauf, dass die da irgendjemandem Bescheid vorbeischicken. Weil ich kann es ja nachweisen, dass mein Kind bei den Vorsorgeuntersuchungen war. Ist ja alles gut. Wieso reicht nicht einfach eine fucking Bestätigung, ich Arzt, hier war Sieglinde Junior mit Papa. Geboren am Fertig. Ja. War da. Hat gemacht. Diagnose. Aber geht nicht. Noch nicht mal. Es würde reichen, wenn du schreibst. Das Kind, Sieglinde, ja. Geboren am war zur folgenden Untersuchung, hau mich blau, in meiner Praxis mit freundlichen Grüßen. Ja. Absatz, Kinderärztin, Unterschrift, Stempel. Würde reichen. Würde ich mich noch nicht mal dagegen verwehren. Hm? Aber ist nicht. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Ja, keiner. Was soll das? Argumentation ist ja, dass Kindesmissbrauch und so weiter geschützt wird. Also, dass die Kinder vor Kindesmissbrauch und so weiter geschützt werden. Ja, ist gut. Also davon abgesehen, dass das sowieso meldepflichtig ist. Eben. Und wenn Diagnose hier. Er soll halt Auffälligkeiten. Zeit und, er soll halt Auffälligkeiten und so weiter, das soll halt alles dann hingeschickt werden. Was dir aber nichts angeht. Eigentlich. Also manchmal wirklich, also manchmal müsste man da mal hingehen und den allen Rektalfieber messen mit einem feuerlöschergroßen Thermometer. Also ich habe einen Nachbar, ja? Mein Nachbar Horst. Der hat das gemacht. Nein, der ist Rechtsanwalt. Ach so, okay. Für Strafhorst, Recht. Mhm. Mit dem habe ich mich darüber unterhalten, hat er gesagt, hey, das ist cool, da veröffentlichen wir mal eine Arbeit darüber. Ja? Habe ich gesagt, machen wir, ist okay. Sehr geil. Und der hat auch gesagt, ne, wenn die kommen, sagst du Bescheid, helfe ich dir. Es geht nichts über Connections. Ja, das ist der rechte Horst, also Rechtshorst. Das ist der Rechtshorst. Ja. Du bist ja der Linkhorst. Ja, sowohl als auch und weiter. Genau. Es ist gar keine so uninteressante Sendung jetzt. So zum Schluss geworden, ne? Ja. Ja. Okay. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Warum? Ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht aufgenommen. Doch. Und zwar exakt 10 Minuten 36. Nee. Eine Dateigröße von 112,3 MB. Nee. Doch. Ne. Doch. Ne. Oh, doch. Aber ich habe ja noch mein Sicherheitstool. Ja. Und das blinkt hier noch. Ja. Da sind wir aber beide drauf. Ja. Also beide mit Stimme. Ja. Das will ich dir aber auch geraten haben. läuft seit... Oh, nicht mehr? Warum nicht? Was ist denn passiert? Ja, keine Ahnung. Was hast du denn wieder gemacht? Die ist einmal abgebrochen. Warum ist die abgebrochen? Ah, die haben wir später angemacht. Die hat aber dann wieder neu gestartet. Ah, die läuft noch, alles klar. Die berechnet die Größe. Nee, die Sicherheitsaufnahme, wo wir beide drauf sind, die ist noch vorhanden. Ja, geil. Sonst dann hätte ich ja nochmal mein Tarif wechseln müssen. Ja, dann kann, weißt du, was wir da machen? Was denn? Dann veröffentlichen wir einfach die. Okay. Die ist qualitativ mit Sicherheit nicht so viel schlechter. Also es ist sowieso durch Ventilator, Hitze und so und. Überhaupt sowieso. Ja, ist gut. Ja, komm, hier 1 Stunde 24, das reicht auch. Was? So lange schon? Ja, komm, mach Schluss jetzt. Oh mein Gott. Ja, sehe ich auch so. Bis die Tage, keine Frage. Wir sind Ihre Audioplage. Tschüss. So, ich habe Stopp gemacht. Wunderbar. Jetzt geh ich was essen.